Ja, nun gibt das ja, sind ja für einige Verbrecher sind auch sogenannte Holzaugen der öffentlichen Hand zugange. Nicht, ja, so politisch tun die uns überwachen. Ich würde doch nicht eines Morgens plötzlich aufwachen und sind alle Kommunisten geworden. Ja, dann hätten wir den Salat. Nicht, aber wer sind die Leute? Nicht, ja, haben Sie schon mal einen bemerkt? Die müssen doch genau genommen überall am Spekulieren sein, nicht die Leute abhorchen. Denn diese Dinger aufheben, diese Verdachtsmomente. Aber ne, wenn ich durch die Stadt gehe, also ich weiß es nicht. Der da ist bestimmt keiner, so auffällig wie der rumsteht. Denn hatte ich diese Dame in ein Auto da, weil die immer so der Straße am Auf- und Abfahren war. Sieht ja auch so ein bisschen aus wie diese Emma Priel. Oder so ein Engel von Charlies Tante. Auf einmal hält die neben mir, sagt sie. Fragen Sie mich? Oh, Sie sagen da Sachen, aber nee. Das heißt, sind Sie auch wieder Bundesbahn? Nicht, da darf ich ja auf Runzelkarte. Und auf dieser Runzelkarte kam ich dann auf einer ganz schlauen Idee, weil wenn man so eine Stadt überwachen will, dann müsste man ja am besten da kontrollieren, wo die meisten Leute vorbei müssen. Und zwar beim Ankommen und beim Abfahren. Und was soll ich Ihnen sagen? Genau da saß er auch. Ist das Funksprech? Nee. Radio ist es. Ah ja, dürfen Sie nicht zugeben. Aber Sie sind doch eigentlich was Besseres von Beruf. Geheimagent, ne? Was bin ich? Entschuldigen Sie. So was sagt man nicht laut in Ihre Kreise. Offiziell sind Sie Bahnhofspenner, ist klar. Aber Sie pennen doch hoffentlich für den Westen. Also für uns alle. Soll ich mal raten? Verfassungsschutz. Komm, geh weiter, Mensch. Brauchen Sie nicht Angst haben. Ich sag das keinem. Ich tue auch ganz unauffällig benehmen. Ich werde mal einen Schuh zubinden. Haben Sie schon einen von uns in Verdacht? Bruno Seldmann vielleicht? Aber das habe ich selber gelesen. Ist schon manch ein Spion hops gegangen, bloß weil er beim Autoparken plötzlich aufgefallen ist. Mir fällt der jedes Mal auf, wenn er seinen Wagen abstellt. Halt endlich die Schnauze, Mann. Schnauze ist Ehrensache, ist klar. Und auf einmal packen mich zwei Mann von hinten und tun mich da richtig wegziehen. Das war wie ein Überfall, kann man fast sagen. Ach, das waren so richtige Gammler-Typen. Haben sie mich so beiseite gezerrt, mit Leib und Seele alles. Und dann haben die mich über mein Irrtum da aufgeklärt. Der war nämlich gar nicht von Verfassungsschutz, dieser Penner. Der hörte zum militärischen Abschirmdienst.